Dezember 2014 trug den Titel Krieg, Klammer frei nach Keynes, und ist geziert mit dem Motto It's in our national interest to return to Iraq, George W. Obama. Dass mit dem englischen Interest immer sehr Handfestes verbunden ist, Zinsen, Dividenden, the material world, hat bei den romantischen Deutschen die Nation mit Vaterland und Interessen mit Idealen übersetzen seit je zu Missverständnissen geführt. Als Woodrow Wilson im Ersten Weltkrieg seine GIs über den Atlantik schickte, to make the world free for democracy, verstand man ihn so falsch, dass man ihn für naiv halten musste. Wer noch 100 Jahre und 100 Kriege später glaubt, dass die USA auf der Welt seien, um aus ihr einen better place zu machen, ist entweder lernresistent oder wird dafür bezahlt. Wollten sie Demokratie und Menschenrechte, hätten sie südlich des Rio Grande, wo Folter, Mord und Totschlag, begangen von Polizisten im Auftrag von Beamten und auf Rechnung der Drogenkartelle, seit 2006 mindestens 70.000 Tote gefordert haben, reichlich zu tun. Aber wer lieferte dem evangelischen Mittelstand der Südstaaten dann die Millionen illegal gestempelter Sklaven? Wer die Putzen, die Huren und den Stoff für die bessere Gesellschaft north of the border? Der Krieg, der seit dem Ende des Kalten geführt wird, spielt sich nicht da ab, sondern dort, wo die USA von Natur aus zuständig sind. Weit hinten in der globalen Türkei. Er heißt War on Terror und hat eine sechs-, bald siebenstellige Zahl von Menschen jeden Alters und Geschlechts umgebracht. Nicht Menschen im engeren Sinn, versteht sich, um die ein Aufhebens zu machen sich lohnte, wie um die drei bis vier in Allahs Namen abgeschlachteten Amerikaner, Briten und Franzosen, die tagelang die Bildschirme füllten. Ob die besondere Erregung in diesen Fällen dem Umstand geschuldet ist, dass ihre Schlachtung nicht artgerecht war, Angehörige der Gattung Mensch sind, wie man weiß, zu erschießen, zu verbrennen, zu vergiften oder, wenn sie Schwarze sind, vor Publikum auf einem elektrischen Stuhl zu rösten, aber doch nicht zu schächten. The national interest ist für alle kapitalistischen Staaten und für den Kapitalistischsten erst recht der einzig plausible Grund, Kriege zu führen. Bis vor wenigen Jahren wurde er schamig im Kleingedruckten versteckt, etwa im Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr, in dem es heißt, Deutschland, dessen wirtschaftlicher Wohlstand vom Zugang zu Rohstoffen, Waren und Ideen abhängt, habe ein elementares Interesse an freien Transportwegen, die mit diplomatischen, polizeilichen und militärischen Mitteln zu schützen seien, wenn geboten, auch durch bewaffnete Einsätze. Heute legt die Kanzlerin jedem ihrer Kriege und Waffenexporte den Garantieschein bei, sie seien in deutschem Interesse. Soweit scheint die deutsche Bourgeoisie nicht anders drauf als die amerikanische. Fiele einem zu diesem Fazit nicht der Unterschied ein, den der Multimilliardär Bill Gates in einer Talkshow mit Edmund Stoiber und Rudolf Hickel markierte, die gemeinschaftlich das europäische Modell des Sozialstaats gegen die USA in Stellung brachten. Bill Gates sagte, aber wenn Sie den freien Markt gar nicht wollen, dann holen Sie sich doch Ihren Kommunismus wieder. Nicht der Kommunismus, und damit meint der Liberale alle sozialen Einrichtungen zwischen Krippe und Pflegeversicherung, hindert die deutsche Politik, dem Markt freie Hand zu lassen, bei der Bereicherung der Reichen auf Kosten der Armen, sondern dass der Euro noch immer nicht die Leitwährung ist, die alle Not mit der Notenpresse wenden könnte. Während die deutschen Kommunisten jede Milliarde für Rüstung und Krieg zweimal umdrehen müssen, erinnert sei an das Trara um die lächerlichen 500 Millionen für das glücklicherweise fehlgeschlagene Drohnenprogramm, Ihre Eroberung und Sicherung von Einflusssphären, Märkten und Rohstoffen sich demzufolge auf das Rent-a-Cop-Prinzip stützt, nehmen die USA, die in Rohstoffen ersaufen und wenig produzieren, was auf fremden Märkten gefragt wäre, zur Vermeidung des fälligen Offenbarungseides und zur Generierung eines sogenannten Wachstums immer neue Schulden auf, deren Stand in den letzten 10 Jahren zu Zeiten des War on Terror von 6,4 auf 16,4 Billionen Dollar stieg. Wer diesen Krieg betrachtet wie ein Hausvater, der die Häupter seiner Lieben zählt, dem werden statt 7 70 fehlen. Selbst in den Industrieländern sind nun nicht mehr die USA die beliebteste Nation, sondern die Deutschen. Keine der Missions, die Bush Jr. und Obama vorgegeben hatten, ist accomplished. Die rare Spezies der Märtyrer, die gern einen Sprenggürtel trugen, ist zur globalen Plage geworden. In Nord- und Südafrika herrschen Islamisten und andere Mörderbanden. Der Irak ist ein Failed State, Syrien auf dem Weg dorthin gebracht. Erdogan die Chance gegeben, die Türkei in einen autoritären Gottesstaat zu verwandeln. In Pakistan, im Hindukusch, in Myanmar, in Hongkong, in Korea, in Lateinamerika ist die Lage explosiv. Osteuropa ist zum heißen Kriegsherd aufgemischt. Überall legen die USA Lunten, ziehen sie rote Linien, stellen Ultimaten, schicken Drohnen, werfen Bomben. Die Welt an allen Ecken und Enden anzuzünden ist nicht, wie meist angenommen, ein Zeichen von Panik oder Herostratentum. Es liegt im National Interest und folgt der Lehre des John Maynard Keynes, freilich nur ihrer schlichteren Hälfte. Das Schuldenmacherei, das sogenannte Deficit Spending, die Konjunktur belebe. Nicht durch Stärkung der Massenkaufkraft, versteht sich, das haben die Republikaner verboten. Wir haben, sagte Obama, mehr als 1 Billion Dollar im Krieg im Irak ausgegeben, häufig finanziert mit geliehenem Geld aus dem Ausland. Das hat Investitionen in unsere eigene Bevölkerung verknappt und zu Rekordschulden beigetragen. Dass die Billionen weder in der Wüste versandet noch in den Taschen von Irakis gelandet ist, sondern auf den Konten US-amerikanischer Rüstungskonzerne und deren Mitessern und damit das Bruttosozialprodukt optimiert hat, sagt Obama nicht. Ahnt, weiß er gar, dass ohne Finanzspritzen der genannten Art für die US-Wirtschaft Schicht im Schacht wäre? Nachdem der CIA-Direktor sich in Kiew einen Überblick verschafft und seinen Präsidenten nach Haus gemeldet hatte, dass ein Krieg in Rufweite der Atommacht Russland prekär sei, strich die Administration, die erreicht hatte, was sie wollte, der deutsch-europäischen Konkurrenz das Geschäft zu vermasseln, die Ukraine von der Agenda und setzte den alten Konjunkturkrisenherd Irak drauf, den Krieg gegen die Islamisten, die sie wie zuvor Al-Qaida ausgebildet, bewaffnet und über den NATO-Partner Türkei finanziert hatte. Der Einsatz, bliebe es bei Luftangriffen und bei denen bleibt es nie, solle jährlich 7 Milliarden Dollar Schulden kosten. Dieses Deficit Spending wird nicht ausreichen, ein Wachstum der US-Wirtschaft zu halluzinieren, geschweige zu generieren, die konkurrierenden Krisenherde zwischen dem extra von der NATO für die islamistischen Gangs freigebombten Libyen über den Jemen, Afghanistan und Pakistan quer durchs chinesische Meer bis nach Korea dürfen sich 2015 auf einige Treffen mit dem National Interest der USA freuen.